Willkommen zur 10. Episode des Greifenklaue Podcast. Den einzigen Podcast, auf den noch Grind stolz wäre. Wäre er. Heute wieder mit... Ja, Christophorus. So heißt er. Immer noch. Ja, schön, dass wir uns heute noch einmal zu diesem Podcast treffen konnten. Ja. Haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Ja. Lange gebraucht, um diesen Termin zu vereinbaren. Ja, die Nummer 10. Mhm. Da steht auf dem Programm, dass wir etwas erzählen wollen, wie wir eigentlich den Podcast machen. Richtig. Oder was wir da so machen. Nur Faxen. Das auch. Ja, fangen wir mal damit an, was für welche Art Episoden wir machen. Habt ihr vielleicht ja auch schon selber mitbekommen. Also, drei Sachen haben wir uns gedacht und bisher auch gemacht. Nämlich die regulären Folgen. Bei denen bin ich dabei und... Christophorus. Richtig. Dann gibt es die Gastfolgen mit diversen Gästen. Da haben wir gehabt, ich und Fnord zum Beispiel, alias Lars. Zum Beispiel. Wir haben uns an den Cthulhu-Film. Film? Die Farbe. Ich hab mal Film gehört. Ja, genau. Ach Quatsch, das ist völliger Blödsinn, was ich da erzählt habe. Du meinst die Cthulhu-Raumfolgen. Cthulhu. Über die Farbe wollten wir uns nochmal unterhalten. Ja, vielleicht klappt das ja nochmal irgendwann. Gerade habe ich ihn verliehen, neulich, aber er kommt weiterhin gut an. Dann gab es noch die Con-Berichtsfolgen. Unter anderem über die Hörspiel, über die Nordcon, über die RPC. Genau. Und die waren natürlich teilweise auch mit Gästen, wie zum Beispiel Kultist war oft dabei. Das stimmt. Aber auch mal eine Emmerstädter Rollenspielrunde. Ja, und Martin war auch einmal dabei. Leider ist aber diese Folge, ich glaube, nie erschienen. Du hast sie zerstückelt in tausend Teile. Ja. Sehr schade, das wäre ein traumhafter Podcast gewesen. Ja, na shit. Na gut, wollen wir dem nicht nachtweinen. Das sind jedenfalls unsere drei Formate, die sich natürlich mehr oder minder auch miteinander mischen. Haben wir jeweils ein paar von gemacht. Dann haben wir uns ja des Weiteren vorgenommen, ausgespielt nicht zu überholen. Die sind jetzt bei Folge 18 oder was weiß ich, wenn das hier erscheint, wahrscheinlich über Folge 20. Ja. Also, wir sind der Doom Metal der deutschen Podcast-Szene. Ja, schön. The Power of Slow. Kommt langsam, aber gewaltig. Ja. Ja, aber erzähl mal, wie ist denn das? Was musst du denn mit dem, was wir hier aufnehmen, denn so machen? Das dauert ja immer eine ganze... Vielleicht jetzt mal vorweg, mit welchem Gerät ich überhaupt oder mit welchem wir überhaupt aufnehmen. Warum hast du denn dieses Gerät überhaupt gekauft? Ja, ursprünglich, um meine Hörspielkarriere natürlich zu pushen. Ja, da kommen wir heute zu einem weiteren Titel, wo du einer der wichtigen Rollen, also der Erzähler bist du da, glaube ich. Der Chronist, genau. Ja, genau, der auch noch aktiv eingreift, aber ich glaube nicht in dieser Episode, oder? Das habe ich in der ersten Episode noch nicht. Nein. Genau. Da bin ich tatsächlich nur Erzähler. Coolist. Genau. Aber es geht noch weiter diesmal. Es geht noch weiter. Nicht so wie Narcisse, Baptiste, Kurt Morsch zusammengestrichen. Ich wusste, dass er es mindestens noch einmal erwähnen wird. Nachdem ich es zusammengerissen habe. Es ist angedacht, entsprechend die Serie fortzusetzen. Ja, richtig. Ja, cool. Aber dazu nachher. Ja, also. Genau. Also, das Mikrofon, das wir hier stehen haben, ist das Zoom H2. Ein Klassiker unter den tragbaren Mikrofonen. Man kann es im Internet auch nachlesen. Insbesondere für Podcasts hervorragend geeignet. Ja, weil wird auch oft verwendet. Vor allen Dingen, wenn man mobil sein will. Ganz genau. Ausgespielt hatte genau dasselbe Mikro. Haben wir unter anderem die RPC-Episode auf der RPC, überraschenderweise, aufgenommen. Und die Folge, die Sonderepisode, den Klönschnack von der Nordcon. Genau. Ja, es gibt ein paar technische Spielereien, also von der Aufnahmequalität extrem hervorragend, wenn man denn weiß, wie man es richtig einstellen muss. Ja, da haben wir auch ein bisschen länger zu gebraucht. Das stimmt. Aber mittlerweile klappt das ganz gut. Genau. Muss nicht mehr ganz so viel schneiden wie Anfang. Nee, zumindest nicht technisch rumfummeln, ja. Das ja, aber richtig. Gut. Unser Podcast ist natürlich auch einer, der wenig geschnitten wird. Also ich sag mal, die anderen, also ich erinnere mich, zum Beispiel Sphärengeflüster, die sprechen das ja wieder und wieder ein, hört man an den Cut-Offs. Also wir schneiden ja, ein bisschen raus. Das, ja, ein bisschen, na klar, wenn es mal ein bisschen ein paar zu viel Äs und Ös und ein paar längere Pausen sind, die kommen dann raus. Aber prinzipiell nein. Also ja, wir haben auch ein talkiges Format. Richtig, ganz genau. Und von daher wird da nicht allzu viel geschnitten. Ja, und ich bearbeite das dann letzten Endes mit dem Freeware-Programm Audacity. Ja. Dass man ja, wie der Name schon sagt, freeware-frei im Internet bekommen kann. Ja, mache ich glaube ich auch die meisten. Ja, so, also zumindest, ich sag mal so, in der semi-professionellen Ebene. Also es gibt natürlich da schon Bezahlprogramme, die noch deutlich mehr können, klar. Aber das sind dann schon eher für die. Also wer das Geld hat, das zu bezahlen. Wie lange dauert so eine Stunde Schnitt? Also wenn am Ende eine Stunde rauskommt, meine ich? Das kann schon durchaus 4-5 Stunden dauern. Mhm. Doch mal, weil man muss sich ja den Podcast so. Also ich höre mir immer in der Regel ja zweimal an. Ja, und dann kommen ja entsprechend noch die Intro und die Outro. Ja, apropos Intro, wo hast du denn die gefunden? Gibt's ja so seit Episode 3, 4? Ja, müsste ich nochmal recherchieren, genau wann wir die jetzt einsetzen. Aber es gibt im Internet auch eine sehr schöne Seite, die sich nennt. Ja, das fügst du doch später ein. Das werde ich dann später einfügen. Ich hoffe, der Name. Ich kann es auf jeden Fall verlinken in unserer Linklist. Ja. Ja, das Problem ist halt, ich habe da schon lange nicht mehr drauf geguckt, weil ich ja fündig geworden bin in Sachen Intro und Outro Musik. Auf jeden Fall eine Seite voller lizenzfreier Musikstücke, ja, die man sich entsprechend, wenn man möchte. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe meinen Stick voll gehabt mit Kram, sag ich mal, MP3-Sachen, also verschiedenen Podcasts, Musik dazwischen, dazu gehört und dann so. Mensch, das wäre eine coole Einstiegsmelodie, Mensch, welcher Podcast ist das denn? Und dann kamen wir. Ja! Also kann es passieren. Ja, haben wir auch eine schöne schmissige gewählt. Schön gefunden. Also, obwohl mir gefallen System Matters auch sehr markant, gefällt mir auch gut. Ausgespielt hat mittlerweile 9 Trailer. Ja. Ist auch nett geworden und ja, also von daher, man könnte auch eine Sterngeflüster nimmt immer Erdenstern, verschiedene Erdenstern. Spielen Sie mal an. Natürlich auch nett. Ja, okay, wenn die damit einverstanden sind. Warum nicht? Ja. Nee, also der Fundus ist wirklich sehr, sehr groß. Also da gibt es ja nun alle Musikstile. Also nun jetzt von, was wir verwenden, von Fantasy, epischen Fantasy, bis natürlich über den ganz normalen Rock und Grunge und Metal und was nicht alles gibt. Ja, also von daher könnte man natürlich auch ein bisschen Wer experimentieren. Wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet, genau. Wir hatten ja mal, in welcher Episode war das denn? Angedacht, den kompletten Podcast ja einmal mit Geräuschen zu hinterlegen. Da hatte ich ja mal im Internet. Oh ja, das hast du, glaube ich, mal versucht, aber das. Ja, da hat sich nichts in ansprechender Qualität leider gefunden. Das war sehr schwierig. Das war leider sehr schwierig. Kann ja, aber man könnte natürlich an Zwischensequenzen arbeiten. Das gibt es ja zum Beispiel bei System Matter, bei Ausgespielt mit den Würfeln zwischendurch von Thema zu Thema. Wir können ja bei der Gelegenheit. Genau. Einfach euch, den Hörer, aufrufen, was würdet ihr an unserem Podcast verbessern? Dürft ihr? Ganz genau. Außer mich rauszuschneiden. Mich bedauerlich. Ja, gerne in den Kommentaren oder wir werden eine E-Mail-Adresse auch noch angeben, denke ich. Genau. Ja, und dann wird entsprechend der Podcast, also mittlerweile eigentlich brauche ich es nicht mehr, aber die anderen Episoden wurden ja vorher noch mit dem Programm Levelator ein bisschen volumentechnisch aufgepimpt, denn einige Aufnahmen, die wir gemacht haben, waren doch relativ leise, aber das hing entsprechend auch mit der Einstellung auch mit zusammen. Teures Gerät kann man viel einstellen, kann man auch viel falsch einstellen, sozusagen. Also muss man erstmal lernen, wie es richtig eingestellt. Also es gibt nur Funktionen, die ich jetzt noch gar nicht angetastet habe. Ich erinnere mich noch an das eine Mal, ein Live-Interview auf der Nordcon, das war letztes Jahr. War das Interview durch, 10 Minuten? Also, oh, ich habe das Gerät gar nicht eingestellt. Das ist jetzt auch peinlich. Ach ja. Ja, ich glaube mich auch zu erinnern, dass du mal ein Interview geführt hast, wo du das Mikrofon falsch herumgehalten hast. Ja, das hat man wenigstens noch hören können. Ja. Das war denn das danach, ehrlich gesagt. Ja, weil es gibt ja hier Frontmikrofone und Backmikrofone und je nach, was man für ein Einspielwinkel wählt, welchen. Genau. Ja, da gibt es, das ist aber ganz toll an dem Mikrofon. Man kann hier 90 Grad, 120 Grad, man kann, wie du schon sagtest, das vordere Mikrofon, hintere Mikrofon, beide zusammen. Das ist ja alles möglich, je nach Raum auch, wo man sich aufhält, ob der Lärm von vorne kommt und man steht hinten. Und da gibt es ja diverse Möglichkeiten, die man dann nochmal ausschöpfen kann, definitiv. Quasi 3D, könntet ihr uns auch hören. Man könnte uns auch in 3D hören, ja. Vielleicht auch, ja, auch beim Nachfolger 3D. In 4D, man weiß es nicht. In der Zeit zurück. Ja. Ich bin gespannt. Jawohl. Okay. Ja, dann wollten wir als nächstes noch zum Hörspiel nochmal kommen, wo wir es schon angesprochen haben. Dürer heißt das Ganze. Worum dreht es sich? Ja, im Prinzip dreht es sich darum, dass ein Magier durch ein Ereignis sein Gedächtnis verliert, genau, und in einer völlig anderen Zeit, Epoche aufwacht. Ah, okay, das war mir noch nicht klar. Beziehungsweise in einem fremden Umfeld. Man weiß nicht genau, warum er da fremd ist. Richtig, das wird auch noch nicht irgendwann mal gelüftet. Konkret gelüftet. Ja. Und er wird von einer Zwergin gefunden. Von einer Zwergin, genau, richtig. Und da war man sich nicht ganz einig, Zwergin. Denn ich kann mich noch erinnern, beim Casting war es relativ schwierig, tatsächlich eine Sprecherin zu finden, die so ein bisschen grummeligen Unterton gut hinbekommt. Und jetzt weiß ich leider gar nicht mehr, wer jetzt tatsächlich da als Sprecherin fungierte, aber sie macht es meisterlich. Das stimmt, also das ist auch ein sehr positiver Eindruck. Ja. Auf jeden Fall, ja, also das hat sich dann recht gelohnt. Ja, wie gesagt, ich habe da die Rolle des Chronisten inne, auch einer später dann tragenden Rolle. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, was da tatsächlich draus wird, denn das Feedback war weitgehend wirklich sehr gut. Kurzum, es geht weiter. Ja. Ja. Und dazu wollen wir jetzt erstmal einen Trailer hören. Ganz genau. Und ab. Den ich jetzt einschneide. Schmerz. Ein pochender Schmerz durchzuckte mich. Ich spürte meinen Herzschlag. In meinen Schläfen pochte er wie der Hammer eines Berserkers. Kalt. Es war kalt. Meine Hände gruben sich in einen Untergrund, der in meinen Fäusten zu Wasser wurde. Ich schmeckte Metallisches in meinem Mund. Und als der Schmerz so unerträglich wurde, dass ich mir die süße Umarmung des Todes herbeisehnte... Ist das schon alles? Da musst du wohl mehr auffahren, Was ist das? Eda! Ich öffnete meine Augen. Doch ich konnte nur Umrisse erkennen. Jemand kam auf mich zu. Der dunkle Umriss einer breiten Person verfinsterte den Himmel über mir. Dann fielen meine Lider wieder zu. Was haben wir denn hier? Zwei Tote lange in den Eiswüsten von Kelavar? Sieht man auch nicht alle Tage. Ich korrigiere mich. Ein Toter lange in den Eiswüsten von Kelavar. Hey, Großer, komm zu dir. Starke Hände griffen nach meinem Gesicht und hielten mich fest. Die plötzliche Berührung riss mich kurzzeitig aus dem Delirium und ich öffnete erneut die Augen. Ja, klingt doch gut. Genau. Hat hoffentlich Lust auf mehr gemacht. Ja, wo man es runterladen kann, wir verlinken es. Ja, dann haben wir noch an Bord Munchkin Zombies. Vor 2 Episoden besprochen, die Zombie-Würfel. Richtig. Diesmal geht es um Munchkin Zombies, welches sich günstigerweise unter unserem Mikrofon befindet. Ja, Munchkin Zombies spielt nach den bekannten Munchkin-Regeln. Diesmal gibt es keine Klassen, sondern Mojos. Das sind also Pest-Zombies, Voodoo-Zombies, Atom-Zombies, genau. Das sind sozusagen die Klassen. Und wie bei Munchkin Beißt gibt es diesmal Kräfte wieder. Also, oder ich weiß nicht, da hieß nicht, glaube ich, mächtig, ja, sind jedenfalls Kräfte. Und gibt halt Kräfte 1., 2., 3., 4. Grades. Je nachdem, welches Level man erreicht hat, kann man sich so eine zombie-gemäße Kraft wählen. Also angefangen von schnell, so dass man zum schnellen Zombie wird, heimlich, dann können keine weiteren Monster zugespielt werden. Gibt auch die klassischen Munchkin-Karte. Hier heißt die doppeltes Mojo, sodass man 2 Klassen haben kann. Gibt natürlich auch die ganz klassischen Schatzkarten mit, mit der verfaulenden Wampe. da gibt es einiges. Ja. Ich habe ja mitgemacht bei 2 Munchkin-Zombie-Turnieren. Ja. Einfach, weil ich mal sehen wollte, was wie wo. Und das war ja auch das erste Mal, dass der Wolfsburger Spieler, der gerade ein Jahr alt geworden ist, Gratulation nochmal an dieser Stelle. Ja, meinst Kai? Ja, Kai ist der Spiegel. Genau. Ja, da war das erste Release-Turnier. Da konnte man, glaube ich, einen Knautsch gehören gewinnen. Also gibt ja bei diesen Turnieren immer irgendwelche obskuren Preise. Ja, jeder kriegt auch eine Promokarte und so weiter. Ist also schon nett gemacht. Naja, waren glaube ich 6 Leute, haben sich da eingefunden. Oder so 6, 7 waren es. Kleines Turnier gespielt. Eigentlich sollen es ja 3 Spiele sein. Wir haben uns dann auf ein einziges beschränkt, weil das hat schon 3 Stunden gedauert. Holla, 90 Leuten. Ja. Es gibt eine neue Zugregel, die im Turnier eingeführt wird und wohl auch künftig so in Regeln zu finden ist. Nämlich erstens, dass es eine Phase 0 gibt. Das heißt, man zieht eine verdeckte Türkarte. Dann, wir haben es ja schon gespielt so. Genau. Dann zieht man die Türkarte offen wie bisher, eine ganz normale Phase. Und dann ist man entweder auf Ärger aus oder darf in den Raum durchsuchen. Und da zieht man eben keine Türkarte, sondern eine Schatzkarte stattdessen. Ja, hat sich auf jeden Fall bei uns bewährt, sage ich mal, die paar Male, die ich das jetzt so gespielt habe. Ja, man hat relativ schnell ja auch dann schon anderen beisammen. Ja, auf jeden Fall. Ja, beim Turnier, ich habe es gleich geschafft, die erste Runde zu sterben. Als erster Spieler wohlgemerkt. Es wollte mir keiner helfen. Naja, es hat auch noch keiner was ausliegen, also es konnte mir mehr oder minder auch keiner helfen. Aber das war der Vorteil, weil der zweite Satz Karten, du kriegst ja dann, ich habe ja kein Level verloren, ich war ja Level 1. Und der zweite Satz Karten, den ich dadurch gekriegt habe, der war um einiges besser als der erste Satz. Hatte ich natürlich Glück, bin aber. Ja, ich war da relativ schnell auf hohe Stufe, hatte aber Pech, dass ich konnte, ne, der erste, der kämpft, der kann sich immer nicht durchsetzen. Der zweite, dritte Kampf konnte auch verhindert werden. Und dann, also, ne, die hatten alle Stufe 9 schon und dann hat sich einer, konnte auf die Hilfe, auf Level 9 hat er Hilfe gekriegt von einem anderen. Yeah, von seiner Freundin. Nicht schön. Ja, so ist das. Aber so gebührt ihnen das Zombie-Gehör. Ja, meine Niederlage war ähnlich. Kläglich. Kläglich, ja. Ja, in Braunschweig war noch ein inoffizielles Turnier. Da gab es Munchkin Münzen zu gewinnen und ja, die habe ich gewonnen. Zwar erste, dazu muss man noch sagen, es gibt eine extrem gemeine Karte, die beim offiziellen Turnier, glaube ich, raussortiert wurde, nämlich Stufentausch. Der Stufentausch. Und zwar tauscht man, wenn man den Fluch auf jemanden spielt, genau, muss der mit dem Schwächsten die Stufe tauschen. Das kann sehr deprimierend sein. Ich sag euch, ich bin einmal bei diesem Turnier von Stufe 9 auf Stufe 1 zurückgerutscht. Das ist natürlich bitter. Ich hatte aber als Gegenstand eine Karte, mit der ich aus dem Grab, also aus den abgelegten Karten, eine Karte zücken, also wieder ziehen konnte. Hab die dann gezogen und hab dann in der nächsten Runde sich dran mal die Stufe mit dem getauscht, der sie mir geklaut hat. Dann durch ein paar Spielzüge bin ich nicht auf Stufe 10 aufgestiegen, sondern auf Stufe 13. konnte mein schlechtes Abschneiden aus der ersten Runde, wo ich auch als allererster Stufe 9 hatte und die anderen hatten Stufe 5, bis dann diese Karte mit Stufen drauf kam, konnte mein schlechtes Abschneiden von da ausgleichen und die Münzen gewinnen. Schön. Ja, es hat viel Spaß gemacht. Ja, glaube ich. Ist ja auch ein unkaputtbares Spielprinzip. Ja, also wer auf Munchkin steht, wird auch mit Munchkin Zombies sehr glücklich werden. Noch ganz lustig, dass Munchkin Lesezeichen zu Zombies, das spielt übrigens mit den Zombie-Würfeln, die wir in Nummer 8 vorgestellt haben. Ja. Kann man einen der Zombie-Würfel ziehen und wenn das ein Gehirn zeigt, kriegt man irgendeinen Bonus und wenn nicht, einen Arsch. Deswegen hatte ich mich auch schon gewundert, dass auf dem Zombie-Würfelbecher auch das Copyright von Steve Jackson mit drauf ist. Ja, das ist von denen. Genau. Ja, da müssen wir eigentlich als Praxisbericht noch mitliefern. Wenn man es in der Kneipe spielt, der Würfelbecher ist etwas günstig gefertigt, sage ich mal. Von Zombie-Würfeln, ja. Es fliegt gerne mal das untere Plastik ab und die 13 Würfel verteilen sich quer in der Kneipe und der Lokation, ja. Wo man sich Also warum da nun zwei Deckel drauf sind, an jedem Ende einer, das weiß ich allerdings auch nicht. Einen Boden hätte man durchaus so lassen können, wie er. Ich denke, da würde ich noch was drüber kleben oder seitlich hier mit Heißkleber irgendwie so. Ja. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Das ist recht. Ja. So. Dann, bevor wir zum eigentlichen Thema der Nummer 10, zu den Einstiegssystemen, zum großen Vergleich aller vier RPC-Einsteigersysteme kommen, noch kurz zum Film Scott Pilgrim. Den haben wir ja vorhin geschaut. Ja. Was sagst du? Wie fandst du ihn? Ich fand ihn im Prinzip sehr unterhaltsam, weil er ja doch viel, ja, ich sage mal, nerdige Ästhetik mitbringt. Allein diese MIDI-Computermusik, diese Highscores, die immer eingespielt werden, wenn... Ja, es gibt unheimlich viele popkulturelle Anspielungen. Ich erinnere nur an Seinfeld. Ich versuche mal zusammenzufassen, worum es geht. Wir haben einen Bassisten, Scott Pilgrim, der vor einem Jahr von seiner Freundin verlassen wurde. Sein Herz ist gebrochen. Jetzt hat er sich langsam davon erholt, hat eine neue, junge Schulfreundin. Als er auf eine lilahaarige Auslieferdame von Amazon. In Kanada gibt es Leute, die nur für Amazon ausliefern oder so. Scheinbar. Auf Rollschuhen. Ja, trifft. Er träumt das von ihr, dann sieht er sie und naja, dann muss er sie halt treffen. Und ja, sie daten sich dann. Und dann erfährt er halt mehr oder minder, dass er gegen ihre sieben Ex-Freunde kämpft. Die teuflischen Ex-Freunde. Ganz genau. Wenn er mit ihr dauerhaft Beischlaf betreiben will. Unter anderem, ja. Ja, das Ganze ist aber natürlich auf völlig abgedreht. Die Kämpfe haben dann... Ja, schon Matrix-Charakter. Ja, natürlich auch nicht auf realistisch gemacht, sondern eben... Ja, also das Original ist ja auch ein Comic. Richtig, basiert ja auch auf Comics entsprechend. Aber, und dieser Comic-Flair wurde nun wirklich sehr gut eingefangen und entsprechend auch optisch umgesetzt. Nur alle Geräusche zum Beispiel werden auch von Anfang an irgendwie so Ring, genau, Dong, genau, grafisch umgesetzt. Wo ich fand es dann irgendwann so ab Minute 60, irgendwann wurde es nervig. Da fand ich also diese Mittel schon zu überreizt einfach. Ja, es wurde nicht genug variiert, das kann man durchaus vielleicht sagen, ja. Dann war dann der Sättigungsgrad erreicht. Ich hatte auch eine kleine Müdigkeitsphase, aber nachdem ich mir schwarzen Tee gekocht habe, ging's. Lag aber nicht am Film, sondern am frühen Aufstehen, glaube ich. Ja, aber generell kann man sich den Film auf jeden Fall mal antun. Wie gesagt. Ja, also ich glaube, bei Ausgespielt wurde mal empfohlen, das oder sogar geliebt. Ja, ich würde sagen, also ich habe den für 5 Euro, kriegt man den. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Okay, ja, dann kommen wir zum großen Thema Einstiegssysteme. Und zwar auf der RPC gab es einiges an neuen Produkten, die für den Einstieg ins Rollenspiel mehr oder minder geeignet waren. Destiny Beginners war das günstigste System für 7 Euro. Das ist aus einem österreichischen Eigenverlag, sage ich mal. Ja, für 7 Euro kriegt man ein A5-Heft. Das System ist eigentlich ganz interessant. Man hat insgesamt gibt es eigentlich 8 Attribute, allerdings werden einem nur 4 zugeordnet. Es gibt den Generalisten und den Spezialisten. Und je nachdem, welches Set du davon wählst, hast du dann entsprechend Attribute. Also zum Beispiel Intelligenz und Magie stehen sich als gleichartig gegenüber. Wenn du dann später Destiny spielst, dann brauchst du halt alle 8 Attribute, weil Destiny Beginners eben nur 4 davon. Man spielt mit dem W66, wobei ein Würfel dunkel, einer hell sein soll. Und der eine ist sozusagen der vordere, der andere der hintere Wert. Ja, so dass es 36 verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, es gibt da noch ein paar Variationen. Zum Beispiel gibt es dann den optimistischen und pessimistischen Wurf, dass dann sozusagen immer der kleinere der den vorderen Wert bildet. Das wäre der pessimistische Wurf, der optimistische, das nee, man muss wirklich tief werfen, also genau umgekehrt, wie ich es gesagt habe. Ja. Also der optimistische wäre dann der kleinere Wert vorne und der pessimistische der große Wert vorne. Und so gibt es da ein wenig Variation drin oder zum Beispiel beim Schaden bestimmen. Da kann dann nur der kleine oder der große oder beides in Summe zählen und so weiter. Also gibt es so ein bisschen Variation. Mhm. System Matters hat da in ihrem Rezi-Podcast sehr ausführlich drüber gesprochen. Ist eine schön gelungen. Das Buch für 7 Euro ist relativ kompakt. Wir haben sozusagen 4 Themen. Wir haben das System, wir haben die Hintergrundwelt, wir haben einen Spielleiterteil und wir haben Abenteuer dafür. Es gibt zum einen Solo-Abenteuer, mit dem man eins dieser 3 Abenteuer, die jeweils auf einer Doppelseite sind, vorgestellt werden. Und die doppelseitigen Abenteuer sind sehr in diesem One-Page-Stil vorgestellt. Die Welt oder genauer gesagt eine Stadt ist das. Fand ich sehr reizvoll. Ist also quasi eine Stadt, die der Dunkelheit entrissen wurde, die sozusagen in ewiger Dunkelheit liegt und mit magischen Laternen erhellt ist. Das heißt, okay, wenn man da natürlich in die Kanalisation geht oder weiter forscht, ist halt eine sehr alte Stadt, die erst vor kurzem wiederentdeckt wurde. Ja, also das ist einfach, klingt sehr reizvoll. Mit den Rassen hat man sich auch noch ein bisschen was ausgedacht. Ja. Also für... Gespielt hast du es aber nicht. Nee, das habe ich nur gelesen. Interessiert. Würde ich gerne durchaus mal spielen. Also für erfahrene Rollenspieler sehr interessant. Für wenn man einen Spieler da hat, der schon Rollenspiel gespielt hat, und unerfahrene Spieler auch sehr interessant, weil die kommen mit diesem einseitigen Konzept, glaube ich, klar. Wenn es wirklich Neulinge sind, dann wird es meiner Meinung nach ein bisschen schwierig, weil man dieses Einseitenkonzept des Abenteuers oder das Doppelseitenkonzept doch sehr, sehr kurz ist. Und da muss man, glaube ich, erst das mal selber irgendwo Rollenspiel gespielt haben, damit es Klick macht. Denke ich, ob das wirklich so ist. Das zeigt, der muss der Praxistest zeigen. Der Alexander heißt er, glaube ich, kriegt da auch immer, sucht ja dementsprechend Feedback. Also bin so gespannt, was er da noch an Feedback bekommt. Ja, achso, eine schöne Sache an dem System ist noch, es gibt die große Gabe. Die kann man einem dieser Attribute zuordnen. Was weiß ich, Geschick. Und dann immer kann man daraus Bonuswürfe ziehen. Bonuswürfel ziehen. Zum Beispiel, wenn ich eine Tür aufmachen würde, dann wäre das vielleicht etwas, was ich mit der großen Gabe Geschick machen könnte. Oder ich möchte vielleicht irgendjemanden in besonderer Weise überzeugen, ob jetzt diplomatisch oder durch einen Bluff, dann wäre das vielleicht die große Gabe Intelligenz. Ja? Also ich kann mir sozusagen spontan diese große Gabe kreativ einsetzen, aber ich habe sie vorher auf eins meiner Attribute bezogen. Ich hatte mit dem Macher noch diskutiert, oder ich hatte das da im Podcast kritisiert, er hat mich dann daraufhin angeschrieben, bei System Matters, dass ja zum Beispiel Magie kann man ja die große Gabe mit allem verbinden. Aber er sagt, das ist auch durchaus so gedacht, weil das Magie-Attribut selber dafür nicht so wichtig ist. Dafür ist halt die große Gabe da besser einsetzbar. Also das war noch eine sehr interessante, kreative Lösung. Die Frage ist, Rollenspiel-Einsteiger, es kommt halt sehr darauf an, aus welcher Ecke man kommt. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt vom Brettspiel komme, jetzt in Richtung Rollenspiel gehe, dann ist das gar nichts für mich. Da würde ich eher was anderes empfehlen. Wenn ich vielleicht in einer Theatergruppe bin oder was weiß ich, anderweitig gern kreativ denke und mir da so was vorstellen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass diese große Gabe auch gut funktioniert. Ja, was Ähnliches hatten wir ja festgestellt, als wir Willen des Wahnsinns ja gespielt hatten. Ne? Also wenn man da jetzt mit dem Blickwinkel des Rollenspielers rangeht, dass einem da ein, zwei, drei Punkte doch einen ganz anderen Blickwinkel erscheinen. Ne? Regeltechnisch. Ja, okay. Ja. Das stimmt. Ja, okay, das war so Destiny Beginners. Für 7 Euro kann man nicht viel falsch machen. Selber mal reingucken. Wie gesagt, verschenken an meinen kleinen Neffen oder so, die ich gar nicht habe, davon abgesehen, würde ich es nicht. Also noch nicht. Nee, würde ich es eben nicht, weil ich glaube, er kommt damit allein nicht klar. Wenn ich jetzt bereit wäre, selber was zu leiten für Leute, die ich sozusagen anstoßen möchte, die ich zeigen möchte, was ist Rollenspiel, da wäre das durchaus was. Das System ist einfach, aber nicht zu einfach. Es bietet kreatives Potenzial. Die Abenteuer sind nett gemacht, also könnte ein guter Startpunkt sein. Ja, kommen wir zum zweiten. Gleich in der doppelten Preisklasse, nämlich bei 15 Euro, beim Einsamer Wolf Mehrspielerbuch. Das hast du auch noch nicht getestet, das habe ich aber testen können, also alle anderen konnte ich spielen. Ja. Ich habe auch so sehr begeistert warst du nicht, ne? Nee. Ich habe auch eine Rezi dazu verfasst für den Rollenspiel-Almanach, genau. Werde ich auch mal verlinken. Es gibt positive und es gibt negative Seiten. Man kann sagen, dass es sehr gut gelungen ist, das Regelsystem der Solo-Abenteuer als Mehrspielerbuch zu übertragen. Das ist ja irgendwo auch was Positives. Ja. Das heißt aber, man hat auch ein sehr einfaches System. Also man hat den Wert Kampfkraft, man hat den Wert Ausdauer und dann wie im Solo-Abenteuer wählt man aus 10 Disziplinen 5. Und das heißt, im schlimmsten Fall, wenn ich da 4 Helden habe, also 4 Kai-Lords spielt man da, wie im Solo. Mhm. Der Hintergrund ist genau derselbe, bloß es spielt ungefähr 100 Jahre früher. Weil ja der einsame Wolf, der heißt ja darum so, weil es der letzte Kai-Lord ist. Das ist ja beim Rollenspiel, wenn man nur Kai-Lords spielen kann, etwas inkompatibel. Da ist der Sinn nicht ganz gegeben. Ja, deswegen spielt es halt früher. Vielleicht kann man ja die Katastrophe abwenden. Ja. Könnte sein. Naja, auf jeden Fall sind sie dann alle sich sehr ähnlich. Ja. Ja, bei 10. Ja. Man soll auch alle Disziplinen abdecken, aber es gibt halt, man kann die sozusagen nicht individualisieren durch irgendwas. Also ne, die große Gabe, ne, individualisiert das bei Dungeon Slayers die Talente. Bei Aborea sind das ja auch ganz klar die Klassen, die ganz verschiedene Fertigkeiten haben oder Fähigkeiten haben. Ja, das ist also bei Einsamer Wolf eher nicht so. Ja, okay, wenn man es jetzt zu zweit spielen würde und der eine nimmt die fünf Disziplinen, der andere die fünf. Okay, aber das ist ja wahrscheinlich eher selten der Fall. Ja, zudem ist es unbalanciert. Also man würfelt die beiden Werte aus, einfach mit dem W10. Kleine Besonderheit, die 10, also die 0, zählt tatsächlich als 0. Gibt keine 10. Und ich hatte da einen, der saß direkt vor mir, würfelt, wusste noch nicht mal, dass die 10 nicht als 10 zählt und würfelt erstmal 2 9. Also jeweils das Maximumergebnis. Einmal 9 plus 10 für Kampfwert, einmal 9 plus 29 für Ausdauerwert. Der hatte natürlich während des ganzen Abenteuers immer die erfolgreichen Proben auf seiner Seite, während die anderen dann doch die nicht hatten. Okay, also, ja, das sollte man irgendwie zumindest, das variiert oder... Man hätte es besser machen können. Ja. So, wenn man nur 2 Werte hat und dann auch noch in beiden gut oder in beiden schlecht ist, dann kann das doch nerven ein bisschen. Ja. Das System hat, glaube ich, um die 150 Seiten und 50 nimmt das Abenteuer ein. Ja. Das Problem dabei ist, dass es ja vorher ein Solo-Abenteuer ist, also wo dann halt konkret steht, möchte zu rechts gehen, möchte zu links gehen. Jetzt hast du ja die völlige Freiheit, also kannst du dich jetzt auch ins Gebüsch schlagen oder sonst was. Wir haben halt viel mit Vorlesetexten gearbeitet. Zum Beispiel gibt es da den ersten Kampf, ja, und da steht da, so, was wollen die Helden tun? Wollen sie mit den Monstern verhandeln? Wollen sie kämpfen? Wollen sie mit täuschen, wollen sich verstecken, und für jede dieser Aktionen gibt es einen Vorleseblock. und danach wieder einen Hintergrundtext und einen neuen Vorleseblock. Und das spaltet sich dann teilweise halt weiter auf. Ne? Wenn sie verhandeln, kann ja dies passieren, kann das passieren. Ja. Und das heißt, diese eine Begegnung ist über 10 Seiten, glaube ich, was da so alles passieren kann. Da steht dann zum Schluss auch nochmal, ja, wenn die Helden was Unerwartetes tun, wie man darauf reagieren kann, das ist schon gut erklärt. Aber das ganze Ding ist dadurch so unübersichtlich, das ist echt von Nachteil. Also das Einstiegsabenteuer ist letztlich nicht gut. Es ist sehr einfach. Das heißt, ja, letztlich ist zwar, ich musste das auch ein bisschen erweitern, damit das überhaupt noch ein bisschen Reiz an die Spieler, mit denen ich es gespielt habe, gegeben hat. Und ja, also wenn man 3 Solo-Abenteuer gespielt hat, dann weiß man genau, was da passiert. Also von daher, das hätte schon ruhig noch ein bisschen kniffliger sein können. Okay, und es richtet sich tatsächlich an Einsteiger. Übersichtlicher. Ich glaube, selbst für Einsteiger ist es, also wie gesagt, wenn die 3 Solo-Abenteuer vorher gespielt haben, wissen sie auch genau, wie da der Hase ja läuft im Abenteuer. Bisschen kniffliger, mal ein Rätsel drin oder so, hätte sein dürfen. Also das ist was, das würde ich meinem kleinen Neffen schenken. Am besten gleich zusammen mit dem normalen Solo-Abenteuer, dem ersten Teil. Und dann vielleicht setzt er sich mal mit seinen Freunden zusammen und nach einem Jahr kriegt er dann ein anderes Rollenspiel. Dann ist er geprägt. Mhm. Ja, also ich würde sagen, also für Leute, die vom Brettspiel kommen und die mit wenigen Werten zufrieden sein können oder die halt diese Solo-Abenteuer kennen, könnte das durchaus was sein. Aber ja, also reizvoll für Leute, die schon Rollenspiel spielen, ist es letztlich nicht mehr. Mhm. Ja, das dritte System, da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen, das ist Aborea. Genau. Die Aborea-Box, also quasi die große DIN A4-Box mit der Riesenweltkarte, mit der Dorfkarte von Led und 2 jeweils 50-seitigen Heften, dem Spieler- und dem Spielleiterheft. Wir hatten schon in der RPC-Episode, das war die 7., ein bisschen was von erzählt. Damals konnte ich, glaube ich, noch nicht so viel zu sagen, weil ich es noch nicht durch hatte. Aber dann hatten wir mal, ja, dann mittlerweile hatten wir eine Runde gespielt, um Ding hatten wir nochmal. Richtig, genau. Also wir haben quasi 5 Klassen, 5 Rassen, wir haben auch 5 Attribute, also alles in 5er Reihen. Man würfelt mit dem W10 und ich sag mal, ein Wert von zum Beispiel 5 wäre so normal und man rechnet dann seinen Wert plus den W10, den man würfelt und muss gegen eine Schwierigkeitsstufe würfeln. Also da ist wiederum 8 oder 10 so das Normale. Ja, dazu gibt es noch ein paar Fertigkeiten. Man kann für 8 Punkte Fertigkeiten einkaufen. Allerdings kosten, das ist wiederum sehr wie Rollmaster gemacht, das Lernsystem. Je nach Klasse kosten die unterschiedlichen Fertigkeiten. Ich glaube, da gibt es insgesamt 10 Stück, naja, plus minus ein paar. Kosten unterschiedlich viel. Also der Krieger kann sich sein Waffentalent sehr günstig kaufen, der Magier seine Spruchliste und der Dieb kann, für den ist Heimlichkeit günstig, für den Magier Wissen, hat man auch schon. Und und das andere, also der Magier kann sich dann Waffen kostet ihn wiederum sehr viel. Das kostet ihm, glaube ich, 4 Punkte. Mhm. Er kann es natürlich trotzdem machen. Ja, die beiden Hefte enthalten auf den 100 Seiten im Prinzip alles, was man braucht. Also Monster, Zauberspruchlisten, ja, Magier. Für Magier gibt es 5 Listen, für Kleriker 2 Listen. Dafür allerdings rund 25 verschiedene Götter. Kritik ist, dass man am Anfang meistens noch nicht so variabel in der Magie ist, weil man im Prinzip maximal 3 Sprüche kann. Also quasi 2 gelernt und einen über seinen Zauberstab, den jeder Zauberer mitkriegt. Mhm. Aber das, in der zweiten, dritten Stufe gibt sich das halt ganz schnell. Ja, es kann, ne, wenn man Pech hat, dann hat man zum Beispiel als Zauberer wilde Magie, Pfadfinder, kann eine Pflanze oder Ort innerhalb eines Kilometers finden, hat von mir aus noch Wasserfreund, kann damit unter Wasser atmen, was ja auch nicht immer, immer von Nutzen ist. Und von mir ist noch ein Rüstungszauber oder ein Tarnzauber, um etwas zu verstecken. Also okay. Das kann sein, dass man da auf den ersten Stufen keinen Nutzen draus ziehen kann, sage ich mal so. Ja, aber wie gesagt, das gibt sich dann, denke ich, recht schnell, wenn du erstmal zweite, dritte Stufe bist und da dann mehr Zauber hast, dürfte das recht fix gehen. Ja. Jo, das Einstiegsabenteuer, was hier drin ist, spielt in der Nähe des Dörfchens Led, welches sozusagen der Ausgangspunkt ist. Die Dorfkarte ist sehr gut gelungen. Auf jeden Fall. Also die andere quasi in der 3D. Landkarte, die auch sehr detailliert, sehr schön gemacht, aber die Dorfkarte, die ist, ja, das ist mal was Besonderes. Die Landkarte ist natürlich von ihrer Größe her beeindruckend, mit DIN A1 müsste das sein, oder DIN A0? Das müsste, glaube ich, schon DIN A0 sein. Ja, also 16 mal DIN A4. Ja, DIN A0. Auch abwaschbar. Also für die alleine ist 20 Euro wert. Seien wir ehrlich. Steckt auch der eine oder andere Gedanke drin, aber das Dörfchen lädt halt als kleines Abenteurerdorf, als Rückzugsbasis toll gemacht, weil da sind so kleine Sachen drauf. Wie hat da das im YouTube-Video genannt? Wimmelbild. Also man kann da viel entdecken, theoretisch. Ist natürlich bei anderen Karten vielleicht auch so, aber trotzdem, die Perspektive, diese 3D schräg oben drauf, so was weiß ich, weil das geht oder so. Isometrisch. Isometrisch, genau. Das ist einfach gelungen, kann man viel mitmachen. Und so ein Ausgangsdorf, das ist ja einfach was Schönes. Ja. Ja, das Einstiegsabenteuer selbst ist dann so ein kleiner Dungeon Crawl, wo man auch sozusagen nicht unbedingt alles entdecken muss, sage ich mal. Also, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging. Ja, es war eine Spukgeschichte am Anfang. Die Helden gehen diesem Spuk nach und es entpuppt sich aber. Spoiler! Danke fürs Weghören. Als Räuberbande. Eine Ebene drunter. Ach ja, genau. Das ist dann sozusagen dieser Dungeon versperrt. Darunter sitzen Goblins, die über einen anderen Eingang reinkommen. Stimmt. Also die Räuber behalten die oberirdischen Ruinen besetzt und einen Kellerraum. Der ist dann versperrt und dahinter sitzen dann die Goblins, die dann wiederum in ihren Höhlen da hausen. Genau. Also halb Dungeon, halb Kaverne. Und da kann man dann wiederum eventuell noch weiter. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also ja, gut, dem Dungeon hätte vielleicht noch ein cooles Rätsel oder so gut getan. Aber insgesamt ist er okay. Ja, in dem Buch findet man auch alles an Ausrüstung und Heilsachen, die man braucht. Es ist deutlich konservativer, zum Beispiel als Dungeon Slayers. Also das ist vielleicht das klassischste Rollenspiel. Mm, das stimmt. Das heißt, man hat Lebenspunkte. Bei 0 stirbt man. Wobei die Besonderheit ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel dritte Stufe ist, lebt man auf jeden Fall noch 3 Runden, ist man wiederbelebbar. So. Das Problem ist aber, dass Heiltränke wirklich, wirklich teuer sind. Was es halt gibt, sind Regenerationstränke. Also, dass man zur nächsten Nacht relativ viel sich da Regeneration verdoppelt, verdreifacht oder so und so viel Festpunkte zurückbekommt. Aber etwas, was sofort Heilung macht, das ist per Heiltrank sehr, sehr teuer. Der Kleriker hat allerdings Magie, die auch sofort heilen kann. Wenn man also nicht zu tief im Minus drin ist und der Kleriker schnell an einen rankommt, kann der einen auch retten, obwohl man sozusagen schon tot ist. Ja. Okay. Ja. Kann auch theoretisch minus 30 sein. Ne? Also trotzdem bist du 3 Runden wiederbelebbar. Ja. Das wird aber wahrscheinlich an die Magiepunktegrenze recht schnell des Klerikers gehen. Ja. Das auch der Hintergrund ist sehr klassisch, wobei es eine große Ausnahme gibt, nämlich es gibt zwar 5 verschiedene Arten von Magie, allerdings ist nur die weiße Magie die erlaubte, oder? Die erlaubte, genau. Das heißt, alle anderen Magien, also wilde Magie, freie Magie, gelten, wie eben die schwarze Magie selber, als schwarze Magie, also als verbotene Magie. Und das ist so ein ganz interessanter Kniff eigentlich, wie ich finde. Mhm. Ja, das spielt in so einem Imperium, dem Königreich Trion, glaube ich. Ja, das ist aber alles relativ klassisch, ist auch nur kurz beschrieben. Ja, so was weiß ich, 10 Seiten Umfang. Ja. Reicht hin, demnächst zur Spiele Essen kommt dann, glaube ich, auch die Weltenbox. Ist noch ganz interessant, dass es, glaube ich, zuerst als deutsche Runequest Hintergrundwelt angekündigt war. Und dann hat man sich aber anscheinend, ich vermute mal, man wollte mit Runequest vielleicht auch ein Einstiegssystem machen. Runequest, Platz, Quatsch, Rollmaster natürlich. Dann hat man, glaube ich, gemerkt, dass Rollmaster doch zu komplex ist und auch Rollmaster Lite. Also ich erinnere mich noch an, es gab ja früher Rollmaster, dann etwas einfacher Mers und dann gab es noch Mers Lite. Ich glaube, Mers Lite ist noch ein Dutzend komplexer als die Integrale des vierten Semesters. Naja, also... ich will sagen, also das ist nicht wirklich als Leitsystem geeignet. Stattdessen haben sie einen guten Schritt gemacht, nämlich ein eigenes System gemacht. Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich Einsteiger geeignet. Man versteht, nachdem man das die 100 Seiten gelesen hat, nach meiner Einschätzung, was ein Rollenspiel ist, worum es sich dreht. Man kann dieses Abenteuer spielen und leiten. Es sind sehr viele Tipps noch nebenbei gegeben. Wird übrigens auch über ein Solo-Abenteuer eingeführt. Und ich glaube, das kann man bedenkenlos Leuten, auch jüngeren Leuten, schenken. Also ich denke auch mal, gerade da ja auch bei jüngeren Leuten, da ist ja auch der visuelle Anreiz natürlich sehr hoch oder sehr, sehr groß. Da können jetzt, sage ich mal, Systeme wie Dungeon Slayers natürlich eher weniger punkten, die doch eher relativ spartanisch gehalten sind. Aber wenn ich hier, wie gesagt, so eine Karte sehe, ich denke mal, das könnte an sich schon, allein schon daraus könnte der Reiz zu spielen natürlich durchaus vorhanden sein. Und ich kann mich erinnern an meine Anfangszeit DSA. Da war es im Prinzip auch nur die Box aufgemacht und boah, was für Material. Und einfach dann nur mal antesten. Es war viel Faszination auch an der Haptik. Und von der Haptik her ist dieses System natürlich die beste Box. 20 Euro ist relativ günstig. Wirklich nicht meckern. Man hat eine Riesenkarte, hat eine zweite tolle Karte, man hat zwei Bücher, die, ja gut, super viele Bilder sind jetzt nicht drin, aber es sind zumindest ansprechende Bilder drin und die Box ist auch toll, schön stabil. Da hat man alles, was man die ersten Monate zum Spielen braucht. Ja. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt, aber das ist etwas... kann man wirklich mit losspielen. Auf jeden Fall. Das ist auch interessant. Also wir haben sie ja die Karte auch benutzt beim Sommerding, haben wir im Podcast 8 drüber geredet, meine ich mich zu erinnern. ist ein guter Eyecatcher auch. Definitiv. Ja, kommen wir zum letzten System, das ist Dungeon Slayers. Das haben wir schon mal vorgestellt, also das werden wir nicht nochmal ausführlich machen. Außerdem gibt es noch von Aborea gibt es auch noch eine ausführliche Vorstellung bei System Matters, auch die kann man natürlich auch zurückgreifen. Genau. Ja, dann Slash haben wir denn schon dafür schon mal vorgestellt, wurde auch schon mal von System Matters gespielt und in diesem Rahmen auch vorgestellt. Das Besondere, was seitdem passiert ist, ist halt, dass aus dem Buch eine Box geworden ist. Und zwar eine kleine DIN A5 Box. Erstaunlichen Gewichts. Also wenn man sie aufmacht, ist auch keine Luft drin. Ich greife sie mir mal gerade. Ja, mit dem neuen Regelwerk 4. Das Regelwerk 4.0 gab es schon auf der letzten Spiel zum Preis von 18 Euro, glaube ich. Die Box kostet jetzt 25 Euro und enthält neben dem reinen Regelbuch noch eine Reihe mit Countern, die man fürs Einstiegsabenteuer gebrauchen kann, was extra neu dabei liegt. Es sind die Slayer-Punkte dabei, also ein seit 4.0 optionales System, um sozusagen immer, wenn man einen Gegner getroffen und Schaden zugefügt hat, darf man sich einen Slayer-Punkt nehmen und für den kann man dann bestimmte Sachen machen. Also zum Beispiel, man kann automatisch ausweichen, man kann den Schaden senken, Man kann einen zweiten Angriff machen. Senken, genau. Ja, genau. Man kann die Verteidigung des Gegners senken, genau. Also ja, und je mehr Slayer-Punkte man hat, umso bis zu drei kann man sich ja dann beiseite legen. Genau. Und desto imposanter werden dann die Aktionen. Die vorgefertigten Charaktere, 7 Stück gibt es, haben auch Counter. Doch haben sie eine Einzelseite im A5-Format, die man in 8 Schnipsel unterteilen kann. Also ich weiß gar nicht, was das dann ist. DIN A5, DIN A6, DIN A7, DIN A8 müsste es also sein. Ja, die haben auf der Vorderseite halt das Charakterbild und auf der Rückseite alle nötigen Werte, die man braucht. Was bei Dungeon Slayers sehr gelungen ist. Du hast vorhin gesagt, vom Aborea vom Aussehen, also das stimmt fürs große Aussehen. Vom Layout her oder von der Organisation her würde ich Dungeon Slayer sogar noch stärker einschätzen, weil die haben eben die Spielwerte auf ihre Icons draufgepresst. Also man weiß sofort, wie viel Lebenskraft hat man, wie weit kann man sich bewegen, was ist der Wert für Zuschlagen. Okay. Das finde ich ist natürlich, also es ist DIN A8 und es ist super übersichtlich. Ja, das ist dann die praktische Handhabung. Ich meine doch tatsächlich natürlich nur die reine Haptik vorhin. Ja. Genau. Ja, Charakterbögen liegen auch noch bei, die man selber ausfüllen kann. Dann liegt ein 32-seitiges Tutorial bei und das ist eigentlich das Beste, weil vorher war Dungeon Slayer ein ganz exzellentes System. Im Prinzip auch für Einsteiger geeignet. Aber niemand hat dem Einsteiger erklärt, wie soll das jetzt eigentlich funktionieren. Und das übernimmt dieses Tutorial. Einstieg ins Abenteuer, Spielleiter-Tutorial, so heißt es. Ungefähr die Hälfte geht darum, was ist Rollenspiel, wie geht das, was mache ich da? Und der zweite Teil ist halt ein Abenteuer. Stimmt, das haben wir auch gespielt. Mhm. Auch ein kleiner Dungeon Crawl, aber es geht halt im Dorf los und die Helden lernen da dann auch 2-3 Personen kennen, je nachdem wie lange sie sich da aufhalten oder wie schnell sie losziehen. Dieses Abenteuer hat im Gegensatz zu den One-Page-Dungeons zum Beispiel, die es für Dungeon Slayers mittlerweile fast 20 Stück gibt, ist das halt wirklich ausführlich beschrieben, was ist, wenn die Helden erstmal laufen möchten, wenn sie beobachten möchten, wenn sie reinschleichen möchten. Mhm. Und ist das hier alles ausgeführt, was passiert wie, was macht man da. Also manchmal sind die Tipps auch allgemein oder zum Beispiel, am Höhleneingang haben wir zum Beispiel, man könnte Spuren suchen, man könnte die Monster hinauslocken, kann eine Bemerkenprobe machen, man kann in den Eingang spähen oder man kann einfach reingehen. Ne? Und dann ist da so erläutert, das und das kann dann da passieren. Also das ist gerade für den Anfang ganz gut gemacht. Dann gibt es hier zum Beispiel noch eine Übersicht, es kommt zum Kampf, ne? Da ist nochmal gesagt, wo sind die wichtigsten Regeln, wo finde ich die, woran muss ich denken. Mhm. Ja, nochmal Tipps mit dem Bodenplan. Und apropos Bodenplan, das ist auch dann neu, logischerweise, konnte er vorher schlecht beiliegen, der Bodenplan zu dem Abenteuer. Den haben wir auch benutzt. Er ist ein bisschen dunkel geworden, finde ich. Das stimmt, ein bisschen viel braun und schwarz. Wir haben auch abends gespielt, deswegen hatte sie die Fackeln dabei? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Das konnte ich gut simulieren. Ja, aber abgesehen davon, dass er ein bisschen dunkel geworden ist, kann man halt sehr gut mit Papier die einzelnen Bereiche abdecken. Der Dungeonplan ist sehr schön geworden. Man sieht Kisten hier mit Äpfeln, die man dann auch finden kann. Und das Lagerfeuer und Lumpen, auf denen sie schlafen. Und der kleine Hühnerstall. Ja. Wo ich bei Dungeon Slayer und Schüler sofort natürlich an Ogre Bartsch denke. Oder wie heißt er? Ich glaube, da gibt es immer ordentlich Keile normalerweise. Ja, dahingehend ist ja mit dem neuen Regelwerk 4.0, da ist Dungeon Slayers auch erwachsener geworden, finde ich. Also es hatte ja mit der älteren Version, die wir mal intensiver gespielt hatten, 3.5. Nee, 3 haben wir noch. Ne, weiß ich gar nicht. Nee, wir hatten 3.5, dann war ja das. Ja, die 3.5 gab es aber, glaube ich. 18-Seiten-Version, ja, ich glaube, das war schon 3.5. Es gibt noch 3.7.5, also. Nee, wir hatten ja 3.5, genau. Ja. Und das war ja tatsächlich, wie du ja schon sagtest, sehr ins kalte Wasser geschmissen. Also es gab ja keine Welt, es gab kein Nichts, kein gar nichts. Im Prinzip nur das Regelwerk, also, Talente, ja, sauber, also, okay, los. Das Regelwerk war da 18 Seiten lang, wovon die einzelnen Kernregeln sogar nur 10 Seiten waren. Und da waren, wo gemerkt, eine Seite Zaubersprüche, eine Seite Ausrüstung, genau. So, alles mit drin, genau. Reingerechnet. Genau. Und das ist jetzt natürlich zwar DIN A5 Format, aber mit über 100... 50, 180 Seiten, ich glaube 170, müsste der Seitencounter sein. Davon nehmen ja die Regeln natürlich auch nur den kleineren Teil von ein, aber es gibt halt eine Weltenbeschreibung, die vor allem Talente sind gewachsen, die Zauber sind meines Erachtens gewachsen. Es sind 160 Seiten, ja. Was vor allen Dingen gelungen ist, was man gar nicht glaubt. Man hat es geschafft, das Ganze nicht komplizierter zu machen, sondern im Prinzip sogar noch vereinfacht. Also vorher zum Beispiel haben die Talente ja mal ein, mal zwei Punkte gekostet. Man ist konsequent dazu übergegangen, dass sie jetzt einen Punkt kosten. Hat dann die Lernpunkte noch ein bisschen, ja, im Prinzip auch besser gemacht, dass man auch davon theoretisch Talente kaufen kann. Also das, was man wirklich geändert hat, ist auch durchaus eine Verbesserung, ohne dass es komplexer wird. Es gibt zwar jetzt mehr Talente, aber eben sie sind einfacher zu sehen. Und ja, dadurch, dass sie alle einen Punkt kosten, ändert mich das an was. Und was die Talente kennzeichnen, ist halt, der Speer kann jetzt von mir aus Heimlichkeit ab Stufe 1 kaufen und wer anders erst ab Stufe 8. Und dann ist da noch neu die sogenannten Heldenklassen. Genau. Das heißt, aus dem Krieger, der kann sich dann entscheiden, ob er später ob er dabei bleiben möchte. Das kann er, ob er ein Berserker, ein Paladin oder ein Waffenmeister wird. Oder der Speer kann beispielsweise zum Attentäter, zum Meisterdieb oder zum Waldläufer werden. Oder nehmen wir noch den Zauberer als letztes Beispiel. Der kann zum Elementaristen, zum Erzmagier oder zum Kriegszauberer werden. Und so spaltet sich dann jede Klasse ab der 10. Stufe auf, wenn man das möchte. Man kann auch, wie gesagt, bei der Basisklasse bleiben. Die ist auch etwas günstiger zu kaufen von den EP her, also aufzusteigen. Ja. So. Ja, und die haben dann natürlich auch teilweise eigene Talente, die sie günstiger kriegen, etc. Also das macht das Ganze, es war irgendwann, man hat gemerkt, ja, man hat jetzt schon alles durchgespielt. Klar, spielt sich Krieger A nicht wie Krieger B. Trotzdem ist es ganz cool, ne? Dann kann man halt deinen Krieger wirklich in Richtung Berserker gehen lassen und den später das auch werden lassen. Oder man kann ihn wie einen edlen Paladin spielen und dann dahin entwickeln. Man konnte es vorher auch so spielen, aber jetzt kann man sozusagen später noch die Klasse dazu nehmen. Und das ist wirklich, was D&D, zum Beispiel die Prestige-Klassen sind ja nie, die also, haben leider nie ihren Namen erfüllt, sage ich mal. Und das hier, diese Heldenklassen, das sind wirklich Prestige-Klassen. So wünsche ich mir das. Danke. Bitte, habe ich gerne gemacht. Achso. Ja, genau. Auf der Rückseite der Dungeon Map ist noch die Weltenkarte, die sehr cool ist. Hexfeldkarte übrigens. allerdings finde ich das ausgedruckte Map Pack noch cooler. Da ist sie nämlich noch in Schwarz-Weiß drauf und in ja, so ein Retro-Look, also sehr, sehr coole Karten dabei. Mhm. Ne? Der immer ein halber Ausschnitt, so wenn man zwei DIN A4 Karten zusammensetzen muss. Ja. Ja, aber ist trotzdem eine super Beilage. Beeindruckend. Und was schon wieder an kostenlosen Sachen erschienen ist, seitdem, das kann man ja gar nicht aufzählen. Also von der Community hat Dungeon Slayers auch die Nase vorn. Also wobei Aborea ist auch sehr gut unterstützt, muss man auch sagen. Aborea hat ungefähr 8 Abenteuer, müssten das so sein, die alle so für die niedrigen Stufen sind, die man kostenlos im Netz laden kann. Sehr unterschiedlich, also von vom echten Dungeon Crawl, wie er im Heft ist, zu Abenteuern, wo man den Dieb aufspüren muss, also oder es kommt eine Gauklertruppe in den Ort und es wird was geklaut und die Dorfbewohner verdächtigen die Gaukler und ja, wenn die Helden nicht eingreifen, ne, dann lyncht die eine Seite die andere. Da, wo denn eher sozusagen die sozialen Fähigkeiten gefragt sind. Und natürlich die detektivischen. Also ganz unterschiedliche Abenteuer. Auch ein Wildnisabenteuer gab es auch noch. Auch etwas mit einem Spuk. Ja, also sprich, da kann man sich wirklich alles ausdrucken, angucken. Was von Spielen, finde ich auch sehr gelungen. Ja. Aber obwohl Aborea hier nicht schlecht ist, Dungeon Slayer hat halt schon, weil es schon ein bisschen länger existiert, natürlich eine größere Fangemeinde, sage ich mal. Und die ist extrem aktiv. Also nicht nur, was der Christian macht. Christian kenne ich. Da kommt viel bei raus. Nein, der hat auch noch seine Leute, die Sachen schreiben. Und mittlerweile gibt es noch ist ja eine. Auch total erstaunlich, dass es ja das Regelwerk auch in diversen Sprachen gibt. Ja, das stimmt. Also als Fan-Regelwerk gibt es das in Englisch, Französisch, Polnisch, Italienisch. Ja, vielleicht Spanisch noch vergessen, ich weiß es nicht. Eben. Also reichlich. Ja. Ja, also nachdem es die englische Version gab, wurde von der englischen wiederum in andere Sprachen übersetzt. Und das ist echt erstaunlich. Ja. Kommt ja auch wieder Material zurück aus dem Englischen ins Deutsche, was dann wieder rücktransferiert wird. Gerade aktuell, was die deutschen Fans machen, oder ein deutscher Fan macht, ist Gamma Slayers, also eine Adaption von Gamma World und vielleicht auch von Mutant Future zu ja, Gamma Slayers halt. Ne? Also ein Fantasy-Endzeit-Crossover. Ganz interessant, weil er hat auch was wir gelesen haben, Metro 2033 als Inspirationsquelle genutzt. Würde ja gerade zur Dungeon-Thematik wieder ganz gut passen. Ja, das stimmt. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich meine, ich bin selber mit bei Mutant Future dabei, also dem Originalklon sozusagen von Gamma World. Das ist lustig, bei einem Klon von einem Original zu sprechen, aber ja, also dem bekanntesten Werk. Ganz interessant, gibt noch ein weiteres Projekt, Mutant Pathfinder von Fischkopf. Der Blog heißt Rorschach Hamster. Ja, wie man sich so nennt eben. Ja, der macht da auch eine Konvertierung, denn teilweise auf Pathfinder. Sprich, da hat man, glaube ich, den ganzen Pool von Ideen, den man gegenseitig verwursten kann. Ich finde das sehr spannend und befruchtend. Ich bin sehr gespannt, was es aus den anderen beiden Projekten wird. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass wir die Nase irgendwo vorn haben werden. Aus Eigeninteresse. Aber ich glaube, das, was die anderen machen, wird auch für uns interessant sein. Also ich denke, man wird das eine mit dem anderen spielen können und umgekehrt. Und als großer Dungeon Slayers-Fan, also ich habe ja auch damals bei Liberate Lord mit übersetzt, muss ich sagen, Dungeon Slayers hat mich doch mehr überzeugt. Also hat mein Fanherz gewonnen. Ja, merkt man ab und zu. Ja, ich bin auch ganz angetan davon. Auch wenn du immer noch ein Regelheft ausständig bist. Das stimmt. Ich habe, glaube ich, auch erst 3 oder 4 von liegen. Also. Ja, werde mich. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann wirst du es haben. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Du kannst ja in den Kommentaren erwähnen, ob du es schon bekommen hast. Genau. Ja, müssen wir es nochmal erwähnen, dass Dungeon Slayers ja auch generell im Netz zu haben ist, kostenlos im Unterladen. Können wir natürlich. Ja. Also generell werden wir natürlich alle 4 verlinken. Dungeon Slayers kann man komplett kostenlos runterziehen, genau. Von Einsamer Wolf gibt es zum Beispiel die Karten. Man muss auch bei den anderen Spielbüchern gucken, da sind die Karten teilweise auch sehr interessant. Also wenn man da Material sucht, die vorne ist ja eigentlich immer eine Karte drin. In dem Land, wo dieses Solo-Abenteuer jetzt spielt, das ist auch sehr interessant fürs Rollenspiel. Aborea habe ich auch schon gesagt, sind es 8 Einzelabenteuer. Bei Destiny Beginners bin ich mir jetzt nicht sicher, was es da so online gibt. Es gibt auf jeden Fall einen Entwicklerblog, wo man durchaus einige Einblicke und Einsichten erhält. Also lohnt sich das Vorbeisurfen auch. Ja. Also im Prinzip sind alle 4 Systeme für bestimmte Zielgruppen ansprechend. Einsamer Wolf würde ich wirklich nur empfehlen, wenn es ein sehr einfaches System sein soll. Vielleicht wenn ich sehr erzählerisch spiele, wo mich Würfeln nur stört. Die Frage ist ja auch eigentlich, wo setzen denn die Autoren dieser Einstiegsrollenspiele das Level des Einstiegs denn an? Also Einsamer Wolf, sagst du, würdest du empfehlen wollen, wenn es ein ganz einfaches System richtig sein soll? Genau, wenn man vielleicht erzählerisch orientiert ist oder wenn man sich halt für die Welt von Einsamer Wolf besonders interessiert, wenn man von den Solo-Abenteuer kommt. Aborea Dungeon Slayers würde ich eine ähnliche Klientel sehen. Also wenn du vom Brettspiel kommst, dann kommst du damit hervorragend klar. Abruea hat den Vorteil, dass die beiliegenden Elemente haptischer sind. Das ist zudem das etwas klassische Rollenspiel ist. Dungeon Slayers ist dafür sehr modern aufgeräumt und hat unheimlich viel, was man kostenlos spielen kann. Und Destiny Beginners. Ja, da habe ich, wie gesagt, für wirklich für Einsteiger ist die Frage, reicht dieses eine Buch? Ich würde sagen, nein. Aber man hat ja eben oft die Situation, dass man auch Rollenspiel vorstellen will. Und dafür ist es wiederum geeignet. Das ist also eher für Leute, die aus der kreativen Ecke, ich sag mal, ich denke so an Theatergruppen oder Bastelgruppen oder wenn du aus so einer Ecke dich dem Rollenspiel annäherst. Oder Lesezirkel. Gutes Vorschlag. Sollte es ja noch mehr geben. Ja, also kurzum. Das ist vielleicht auch manchmal eine Preisfrage. 7 Euro ist natürlich was anderes als 25 Euro. Ja. Also für 7 Euro ist Destiny Beginn das natürlich unschlagbar günstig. Dann würde ich sagen, soll das hinreichen für heute. Alles klar. Wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal reinhört. Und vergesst nicht, uns Feedback zu geben, was wir künftig besser machen können. Unbedingt. Auf Wiederhören. Bis dann. Sei gegrüßt, Pathfinder. Willkommen in einer Welt voller Abenteuer, Mystik und Magie. Du möchtest immer informiert sein? Vielleicht hast du Fragen zum Regelsystem? Oder möchtest du dich vielleicht einfach nur mit Gleichgesinnten unterhalten? Vom aktuellen Pathfinder-Referenzdokument über Fanprojekte und klassenbezogene Charakterbögen bietet dir weltenwunde.de alles, was du und deine Mitspieler für einen gelungenen Spieleabend benötigen. Weltenwunde.de, die Seite von Fans für Fans. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.